Das Fahrerlager. Neues aus der Boxengasse. Heute das Itchy. Das Itchy ist ein junger Zungen- und Wheel-Akrobat aus dem Team Abustroph. Das Itchy meldet sich gern bei allen Events in der Community an, zum Teil auch bei zwei parallel verlaufenden Cups. Das ist gar kein Problem für das Itchy, da es mit so viel Talent gesegnet alles in Grund und Boden fährt und mit Hilfe von Streichergebnissen beide Cups für sich entscheiden kann. Einzig seine eigene Unmotiviertheit kann hier gelegentlich zu Misserfolgen führen. Das Itchy kommt generell völlig unvorbereitet und meist 2 Minuten vor Ablauf der Quali auf den Server. Während das Itchy diese 2 Minuten verbringt, die Quali mit dem Standardset zu gewinnen, kaut es im TS diversen Mitstreitern so lange das Ohr ab, bis diese völlig entnervt das Race-Setup rausgeben. Im Rennen hört man dann das Itchy ganz gerne über das Setup fluchen. Die roten Reifen, die aus der nicht zum Setup angepassten Fahrweise des Itchys herrühren, sorgen für ein paar Ausrutscher auf der Strecke. Wer jetzt allerdings denkt, das Itchy fährt unter diesen Bedingungen dem Feld hinterher, irrt gewaltig. Das Itchy fährt die schnellsten Rennrunden trotz roter Reifen und Ausrutscher und obwohl es während der Fahrt munter, lustige Chatnachrichten an die Mitstreiter versendet. Das Itchy ist sogar so kulant und kontrolliert die Reifen- und Schadenzustände der Gegner und berichtet über Teamspeak darüber, wie lecker doch der Döner zum Bier schmeckt.